TKKG Junior, Folge 21. Der Fluch der Mumie. Beim Herumstöbern auf dem Dachboden der Viersteins finden Karl und Klößchen zwei alte Kisten. In der ersten eine ägyptische Maske und ein verzierter Dolch. Schnell werden Gabi und Tim eingeweiht. Gemeinsam entdecken TKKG in der zweiten Kiste einen Sarkophag mit ägyptischen Schriftzeichen. Karls Opa muss die Sachen vor vielen Jahren von seinen Ausgrabungsreisen mitgebracht haben. Als sich dann noch herausstellt, dass auf einem der Fundstücke ein uralter Fluch liegen soll, scheint die Sensation perfekt. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Ach, Menno. Was? Ich habe erst eine Seite geschrieben. Und das Referat für Geschichte muss mindestens 2 Seiten lang werden. Ich habe schon 4. Ja, du. Du bist ja auch der Computer und weißt alles über das alte Ägypten. Und ich? Ich muss alles mit dem Handy im Netz nachgucken und dann mit der Hand aufschreiben. Oh, das dauert ewig. Ja, Klößchen. Erstens schreibt man immer mit der Hand. Oh, ja, ja. Und zweitens könntest du all das, was du recherchierst, ja auch direkt in den Rechner tippen, so wie ich. Ja, dein Vater hat dir ja auch nicht gesagt, dass man alles mit der Hand schreiben muss. Sonst bleibt es nicht im Kopf. Das ist total anstrengend. Ich hab schon voll den Krampf. Mein Vater weiß ja auch, dass bei mir so ziemlich alles im Kopf hängen bleibt, was ich lese oder schreibe. Deshalb darf ich auch mit dem Laptop arbeiten. Das darf doch eigentlich jeder. Natürlich ohne Copy-Paste. Siehste? Und ich weiß gar nicht, was das Copy-Dings sein soll. Copy-Paste heißt kopieren und einfügen. Aha. Zum Beispiel bei Wikipedia, den Eintrag über die Pyramiden. Aha. Ja, den kopiert man und fügt das Ganze einfach in ein Textdokument ein. Und bingo, hast du eine ganze Seite voll. Cool, das mache ich. Klößchen, hallo. Ich sagte natürlich ohne Copy-Paste. Das ist verboten. Oh. Hat Dr. Schindler doch noch extra gesagt. Hat er? Ja. Oh, da habe ich wohl nicht zugehört. Offensichtlich. Oh, ich wäre jetzt auch gerne im Schwimmbad. Für ein paar Arschbomben. Tim und Gabi haben bestimmt voll Spaß. Die haben ihre Ägyptenarbeit aber auch schon fertig. Und außerdem trainiert Gabi für ihren Wettkampf nächste Woche. Und Tim stoppt nur die Zeit. Das wäre original mein Job gewesen. Mit ein paar Arschbomben zwischendurch. Du bist aber nicht im Schwimmbad, sondern hier. Ja, offensichtlich. Wieso bist du eigentlich noch nicht fertig? Weil ich dir beistehen wollte. Ein bisschen helfen, wenn Not am Mann ist. Ich hätte schon längst losgekonnt. Echt? Hm? Oh, danke, Karl. Du bist ein echter Freund. Hättest du für mich doch auch gemacht. Ja, klar. Aber in welchem Fach? Schokoladenkunde. Der war gut. Ja, oder? Total. Aber mal im Ernst. Ich kann mir das alte Ägypten gar nicht richtig vorstellen. Da gibt's gar keine Fotos, Stories oder Videos. Nur ein paar so olle Kinofilme. Moment. Kleopatra mit Liz Taylor war nicht schlecht, obwohl er an der Kinokasse damals gefloppt ist. Den habe ich nicht gesehen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie so eine Pyramide wohl in echt aussieht. Also live, nicht auf dem Foto. Ich habe sogar schon überlegt, dass ich meine Eltern frage, ob wir nicht einen Kurztrip nach Ägypten machen können. So übers Wochenende? Klößchen, du bist so ein Vogel. Was? Warum? Nach Ägypten fliegt man nicht mal eben übers Wochenende. Wo kommen wir denn dahin, wenn alle für 2 Tage die dicken Fernreisen mit dem Flieger machen? Hast du mal an unsere Erde gedacht und an die CO2-Belastung? Ja, schon, aber... Reisen mit dem Flugzeug müssen die absolute Ausnahme sein. Sonst fliegt uns der ganze Laden demnächst um die Ohren. Willst du das? Klingt schon wie Gabi. Ich dachte, eine Umweltschützerin in der Bande reicht. Umweltschützer kann man gar nicht genug haben. Ja, du hast recht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Auf unserem Blatt steht heute eindeutig, skizziere in eigenen Worten auf mindestens 2 Seiten das Leben im alten Ägypten. Wie viele Seiten hattest du nochmal? Oh Gott, du bist so gemein. Überhaupt nicht. Aber Moment mal, mir fällt da gerade was ein. Vielleicht, was du auf deine 5. Seite schreiben kannst? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich weiß, wie wir dir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen könnten. Och nee, jetzt bitte nicht in den Garten. Trampolinspringen schaffe ich heute echt nicht mehr. Oh Mann, ich bin total unterzuckert. Also, Löschen. Besser. Mann, doch nicht solche Sprünge. Wir gehen auf den Dachboden. Okay. Der Dachboden im Haus der Viersteins hätte gut 1 oder 2 Aufräumtage vertragen. Überall standen Kartons mit Büchern und Aktenordnern, alte Skier, Rodelschlitten, stapelweise Schallplatten. Krass. Also hier hätte meine Mutter schon lange eine Entrümpelungskolonne durchgejagt. Alter, steht hier viel Zeug. Das stimmt. Aber unter dem ganzen Zeug... ist vielleicht etwas, das dir das alte Ägypten ein bisschen anschaulicher macht. Verstehe. Das sind die alten Skier von Tutanchamun, dem Pharao. Punkt 1 hieß der Mann Tutanchamun. Und Punkt 2 war er ein Pharao. Was machst du eigentlich immer in der Schule, wenn sowas drankommt? Ach, da habe ich mit Max Schiffe versenken gespielt, glaube ich. Dann wundert mich gar nichts mehr. Aber egal. Das, was ich eben unten meinte, ist möglicherweise in dieser Kiste hier. Ein alter Umzugskarton. Auf der Kopfseite stand mit Filzstift geschrieben: Hieronymus Vierstein, Ägypten. Mein Opa. Okay, und? Er war Archäologe und hat unter anderem in den späten 1950er Jahren in Ägypten und Südamerika und so geforscht. Mit Onkel Pitt und noch jemandem. Museumsonkel Pitt? Aus dem Dino-Fall? Ja, Mann. Opa soll von seinen Reisen Kunstgegenstände mitgebracht haben. Sagen meine Eltern. Und die sind alle in der Kiste? Also die Kunstgegenstände? Hoffentlich. Oh, dann los, gucken wir rein. Schon dabei. So. Eine alte ägyptische Maske. Mit Gold verziert. Alter, wow. Daneben ein geschwungener, goldener Dolch. Ein Malaienkries! Was? Insider, egal. Junge, was für coole Sachen. Ja, total. Irgendwo hier oben muss noch mehr sein. Papa hat von ein paar Kisten erzählt. Darf ich mal anfassen? Den Dolch? Klar, warum nicht? Aber sei vorsichtig. Logo. Au! Autsch! Menno, der ist ja noch voll scharf. Aua. Schlimm? Nee, passt schon. Oh, was für ein abgefahrenes Teil. Ja. Ob das echtes Gold ist? Denk schon. So schwer wie der ist. Mann. Und die Maske? Heftig. Ist wahrscheinlich auch Gold, was? Blattgold, schätze ich. Aber komm, meine Mutter soll sich erst mal deinen Daumen angucken. Meinst du, da war Gift an der Klinge? So Indiana Jones-mäßig? Nein, aber desinfizieren wäre nicht schlecht. Und ein Pflaster. Na gut. Aber morgen kommen wir mit Tim und Gabi hier rauf und dann gucken wir uns an, was dein Opa sonst noch so mitgebracht hat. Na, eine Pyramide wohl kaum. Apropos, wir müssen noch weiterschreiben. Und da bin ich leider raus. Was? Wieso? Hallo, rechter Daumen. Unfall! Aber... Kann so auf keinen Fall einen Stift halten. Hey. Und da mein Vater ja gesagt hat, ich soll alles mit der Hand schreiben... Willi Sauerlich, du bist der größte Drückeberger, den ich kenne. Wer als erstes unten bei deiner Mutter ist? Ach, hey, das zählt nicht! Menno! Na, warte! besseren Verband gab's nicht, Klößchen? Ja, ist ein ganz schöner Oschi. Hallo? Ihr hättet die Wunde mal sehen sollen. 3 klaffende Zentimeter tief. Mindestens, Karl, oder? Mindestens. Aber da meine Mutter ja Krankenschwester ist und keine Klavierlehrerin, hat sie das Ganze ratzfatz mit 30 Stichen genäht. Aber deine Mutter ist doch Klavierlehrerin. Ist sie, Klößchen. Und der Schnitt war eher ein Kratzer. Also? Ja, gestern, als du von uns los bist, hast du nämlich nur ein Pflaster am Daumen gehabt. Ach nee. Kein Verband? Den hat Georg, unser Chauffeur, mir draufgemacht, als er mich abgeholt hat. Er meinte, dann müsste ich heute in der Schule auch nicht schreiben. Und zack, war ich überzeugt. Hast du dir denn auch überlegt, dass du alles, was du heute nicht mitschreiben kannst, nachholen musst? Ich glaube, nein. No. Wie jetzt? Ihr meint... Och, nö. Nee, dann mache ich den wieder ab. Schnell wickelte Klößchen den Verband vom Daumen. Darunter klebte immer noch das Piratenpflaster von Frau Vierstall. Au! Ein klarer Fall von Blitzerholung. Oh ja, stimmt. Aha, ihr seid doof. Nee, seid ihr gar nicht. Aber was ist denn jetzt mit heute Nachmittag? Du willst noch mal auf unseren Dachboden, was? Na klar. Gabi und Tim sollen den Dolch und die Maske doch auch sehen. Und was da vielleicht sonst noch so versteckt ist. Ich bin dabei. Ich muss dieses gefährliche Folterwerkzeug auch mal in die Hand nehmen. Hey. Aber pass auf, dass du dir nicht 3 Zentimeter tief in den Daumen schneidest. Logo. Ich bin schon total auf die Pharaonenmaske gespannt. Wir wissen nicht, ob es eine Pharaonenmaske ist. Na, dann sollten wir es herausfinden. Ja. Also dann, um 4 bei mir. Klar wie Kloßbrühe. Staunend betrachteten Gabi und Tim am Nachmittag die goldene geschwungene Klinge und die ägyptische Maske, die Karls Großvater vor vielen Jahren von seinen Ausgrabungsreisen mitgebracht hatte. Das habe ich noch nie gesehen. Oskar schien irgendwie abgelenkt und schlupperte sich zwischen verstaubten Kisten in die andere Ecke des Dachbodens. Nicht schlecht, was? Ich weiß gerade gar nicht, ob Opa die Sachen überhaupt mitnehmen durfte. Meinst du, er war ein Grabräuber oder sowas? Quatsch. Oh, Leute, das ist ja unglaublich. Hier weht einen gerade echt so ein bisschen Wüstenwind an. Ja, total. Der Dolch muss irre wertvoll sein. Der ist aus Gold. Natürlich ist er wertvoll. Was ist, Oskar? Der Cocker-Spaniel schabte mit den Pfoten an einer langen Holzkiste. Was ist da drin, Karl? Die Kiste ist ja riesig. Keine Ahnung. Hier steht auch Hieronymus Vierstein drauf. Hieronymus. Ach ja. Dein Opa? Jep. Vielleicht ist das der andere Kram, den er mitgebracht hat. Kram? Karl, was ist los mit dir? Da sind vielleicht wertvolle Artefakte drin. Ja, vielleicht. Oder eine Leiche. Klößchen. Was könnte doch sein? Ja, klar. Zugenagelt. Ob wir die aufmachen dürfen? Naja, meine Eltern sind nicht da. Ich kann also nicht fragen. Heißt? Auch auf die Gefahr, dass ich Riesenärger kriege. Wir gucken da jetzt rein. Ja, cool. Yes. Aber womit? Hiermit. Tim hielt ein Stemmeisen hoch. Wo hast du das denn her? Lag da vorne. Hab ich nicht gesehen. Macht ja nichts. Dann mal los. Ran an den Speck. Kannst du mit dem Ding umgehen, Tim? Ich denke schon. Vorsichtig setzte Tim das Eisen unter dem Kistendeckel an. Oh, Mist. Rutschte aber immer wieder ab. Lass mich mal. Ist echt tricky. So ein Teil kenne ich von Papi. Damit brechen Leute manchmal in Häuser ein. Kuhfuß heißt das, glaube ich. Oh, Pfote, du bist ja drauf. Voll die Gangsterbraut. Ich bin keine Braut, okay? Stimmt, sorry, das war blöd. Tim, hilf mir mal. Klar. Auf 3. 1. 2. 3. Mega. Ihr seid super. TKKG schauten in die Holzkiste. Ein länglicher Kasten lag darin, mit ägyptischen Zeichnungen und Schriftzeichen an den Seiten. In den Deckel war ein Gesicht geschnitzt, das so aussah wie die vergoldete Maske aus dem Umzugskarton. Ist das, was ich denke? Ich glaube schon. Leute, das ist... Nicht zu fassen ist das. Ein Sarkophag. Ein hölzerner Sarg, in dem früher ägyptische Könige, also die Pharaonen und auch andere Würdenträger, beerdigt worden waren. Ist da... ich meine, ist da noch jemand drin? Sag ich doch, eine Leiche. Hör bloß auf. Oh, da gucken wir jetzt aber nicht rein, oder? Ich weiß nicht. Leute, wir müssen Onkel Pitt anrufen. Sofort. Das ist ja hochinteressant. Das muss ich mir glatt notieren. Oh, kann man noch nicht mal zu Hause in Ruhe arbeiten? Ja, Römer. Karl! Was hast du? Jetzt beruhige dich erstmal. Ich verstehe kein Wort. Was habt ihr gefunden? Aber das... ihr rührt euch keinen Zentimeter vom Fleck. Fasst nichts an, auf keinen Fall. Habt ihr schon. Ich hab's befürchtet. Dann lasst das jetzt gefälligst bleiben und wartet auf mich. Ich bin in 10 Minuten bei euch. Habt ihr den Sarkophag auch angefasst? Nein, nur den Dolch. Naja, ich hab ihn in der Hand gehabt. Ich auch. Ja, ich hab mich sogar geschnitten. Schlimm? Ja, nee, eigentlich nicht. Zum Glück. Und jetzt zeigt mir endlich den Sarkophag. Wo ist er? Da, in der Kiste. Haben wir extra hergeschoben, damit sie sich frei bewegen können. Tut uns echt leid mit dem Anfassen, Dr. Römer. Wir wussten ja nicht, dass... Schwamm drüber, Gabi. Und lass den Doktor und das Sie mal weg, sonst fühle ich mich so alt. Nenn mich einfach Onkel Pitt. Aber du bist doch alt, Onkel Pitt. Dankeschön, Karl. Gut, dass du mich daran erinnerst. Hey, so war das gar nicht gemeint. Schon gut, mein Junge. Entschuldigung. Ich finde dich überhaupt nicht alt, Onkel Pitt. Nö, voll nicht. Oskar sieht das auch so. Dann bin ich ja beruhigt. Und jetzt los, sehen wir uns euren Fund mal an. Ja. Aufgeregt spähte der Museumsdirektor in die Kiste. Sapristi. Das ist eindeutig ein altägyptischer Sarkophag. Oh, dürfen wir da reingucken? Natürlich nicht. Der Sarg muss ins Rechtsmedizinische Institut. Dort wird er dann fachmännisch geöffnet. Aber Sie sind... Ich meine, du bist doch ein Fachmann. Auf eine Art. Ja, das stimmt wohl. Aber weißt du, wie lange es her ist, dass ich so ein kostbares Objekt vor mir hatte? Nee. Geschweige denn geöffnet habe. Ewigkeiten ist das her. Da war ich noch jung und knackig und bin mit Hieronymus durch die Welt gegondelt. Haben Saurier-Skelette ausgebuddelt. In den Anden Inka-Mumien entdeckt. Echte? Also, ich meine, die Mumien waren die... Das kannst du glauben, dass die echt waren, mein Junge. Also, ich habe neulich einen Film gesehen, da ging es auch um eine Mumie. Das war total heftig. Die hat so ein Forscherteam verfolgt in der Höhle. Echt gruselig war das. Und als dann die Mumie auf... Ist gut. Sorry. Freunde, ich muss wissen, was sich in diesem Sarkophag befindet. In der Gerichtsmedizin ist an einem Freitagabend keiner mehr. Am Wochenende passiert da auch nichts. Nur in Notfällen. Aber das hier ist doch einer, Onkel Pitt. Ja. Ganz genau, Karl. Das hier ist ein Notfall. Und deshalb schauen wir uns die ganze Sache jetzt mal von innen an. Bist du sicher? Ist doch bestimmt voll eklig. Ach was, das hier dient der Wissenschaft. Und was soll schon groß passieren? Pitt Römer hatte Werkzeug mitgebracht. Vorsichtig setzte er einen Metallspatel an und fuhr damit ganz behutsam einmal rund um den Sarkophagdeckel. So. Ich glaube, ich hab's. Karl, hilf mir mal. Klar. Was muss ich tun? Du fasst den Deckel unten an und ich oben, aber ganz vorsichtig. Und dann? Hochheben. Bereit? Bereit. In Ordnung. 1, 2 und hoch! Vorsicht, Karl! Langsam hoben Karl und Onkel Pitt den Sargdeckel an und legten ihn auf einem hohen Pappkarton ab. Mann, Mann, Mann. Ich komme mir vor wie in Mission Impossible. Ich auch. Nur, dass diese Mission hier nicht undurchführbar ist. Oh, genau. Und deshalb gucken wir jetzt alle gleichzeitig. Okay? Okay. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ein in uralte Baumwolltücher eingewickelter Gegenstand. Ungefähr 1,30 Meter lang und 40 Zentimeter breit. Dass ich das noch erleben darf. Alter. Ist ja gar nicht eklig. Hab ich mir gruseliger vorgestellt. Ach ja? Vor TKKG und Onkel Pitt lag eine ägyptische Mumie. Ja, von Drachenfels, wer stört? Pitt, alter Maulwurf, von dir habe ich ja seit 20 Jahren nicht gehört. Wie? Und, das ist nicht dein Ernst. Auf Hieronymus Dachboden? Und du glaubst, sie ist echt? Gut, gut, gut. Sehr gut. Lasst alles so, wie es ist. Bin schon unterwegs. Das ist ja... Professor Edgar von Rachenfels war der dritte Mann, der als junger Wissenschaftler mit Hieronymus Vierstein und Onkel Pitt in den entlegensten Winkeln der Welt nach Saurierknochen und vergessenen Kunstobjekten gesucht hatte. Jetzt stand er fassungslos neben seinem alten Weggefährten vor dem Sarkophag. Hoffentlich träume ich das alles nicht, oder? Nein, mein Lieber, du befindest dich mitten in der Realität. Zum Glück. Das ist eine Sensation, Pitt. Ach, was rede ich? Eine Weltsensation ist das. Das würde ich so unterschreiben. Und die Kinder haben sie gefunden? Ja, mein Neffe und seine Freunde. Der Junge, der mir die Tür aufgemacht hat, sieht genauso aus wie Hieronymus. Das war Karl, Hieronymus Enkel. Macht gerade Tee. Die anderen drei organisieren sich Luftmatratzen und Schlafanzüge. Ich glaube, die kampieren hier heute Nacht. Ja, dass die Mullbinden all die Jahre überdauert haben, ist ja unfassbar. Professor von Rachenfels berührte den schmutzig weißen Stoff am Kopf der Mumie. Dabei verfing sich sein blauer Siegelring in den Fasern. Edgar, seid doch vorsichtig! Und ein Stück der Mullbinde riss ab. Nein, nein, nein, ich habe sie beschädigt. Ich habe die Mumie beschädigt. Ich sagte doch nicht anfassen. Gerade du müsstest doch wissen, wie man mit solchen Reliquien umgeht. Oh, es tut mir leid. Es ist ja jetzt, wie es ist. So, da sind wir wieder. Hallo. Ups, Besuch. Guten Abend. Hallo, Kinder. Oskar, aus. Guten Abend. Ja, wenn das überhaupt noch möglich ist. Hier, der Tee. Danke. Ist irgendwas passiert? Das kann man wohl sagen. Hey, von Mumi ist ja ein Stück abgerissen. Was? Nee, ne? Lass sehen. Das war ich. Na toll. Kinder, das ist mein Kollege Professor Edgar von Rachenfels. Hallo, ich bin Gabi. Tim. Willi. Sehr erfreut. Wenngleich ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt. Der redet ja geschwollen. Edgar, Hieronymus und ich haben in jungen Jahren zusammen etliche Altertümer gefunden. Wobei ich dieses Objekt hier noch nie in meinem Leben zu Gesicht bekommen habe. Schaut mal, hier unter der Mullbinde. Das könnte ein Totenkopf sein. Das bisschen, was man sehen kann, sieht fast ein bisschen pappig aus. Ich muss doch wohl sehr bitten, Junge. Was? Hab ein bisschen mehr Respekt vor dem Totenklößchen. Oh, ja, sorry. Oh. Der hat was im Auge. Tatsächlich. Moment. Ich versuche es mal rauszubekommen. Mit einer Pinzette in den zitternden Fingern fasste Pitt Römer den Gegenstand und zog ihn millimeterweise hervor. So haben wir dich. Ein Edelstein. Gibt es hier einen kleinen Beutel oder sowas? Hier, ist eigentlich für unsere Indizien. Danke, Tim. Gerne. Ich würde sagen, das hier ist ein Indiz. Und was für eins? Aber Indizien sind doch Hinweise in einem Kriminalfall. Und der Typ hier, oder die Typin, ist ja schon eine Weile nicht mehr im Staat. Das stimmt wohl. Moment. Kann mich mal jemand aufklären, was es mit Indizienbeuteln auf sich hat? Wir sind sowas wie ein Detektivclub. Genau. TKKG. So nennen wir uns. Das steht für unsere Vornamen. Aber du sagtest doch, dass du Willi heißt. Oh, gut aufgepasst. Aber meine Freunde nennen mich Klößchen. Ach so. Dann bin ich also nicht da. Oskar ist übrigens auch dabei. Aber dann müsste es doch TKKGO heißen. TKKGO. Yo! Klößchen, das ist super! TKKGO, genial! Aber echt? TKKGO! Hier sind die Profis am Berg. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. TKKGO! Tja, die liebe Jugend. Wir haben schon eine ganze Menge Fälle aufgeklärt. Ach was. Daher kennen wir auch Dr. Römer. Ich meine natürlich Onkel Pitt. Wir haben letztes Jahr rausgefunden, wer die Knochen von dem Dinoskelett aus dem Museum geklaut hat. Mhm. Ja, das stand in der Zeitung. Ach, ihr seid das. Respekt. Danke. So ein bisschen Detektiv ist man als Archäologe ja auch, oder, Pitt? Absolut. Was ist Onkel Pitt? Nichts. Ich dachte nur gerade... Aber das wäre ja völliger Humbug. Wollen wir es nicht wagen, auch den Rest der Mullbinde vom Kopf abzuziehen? Ich meine, wir zwei sind schließlich Experten, Pitt. Und wir haben 4 Nachwuchsdetektive zur Verstärkung bei uns. 5 natürlich. Oh ja, bitte, Onkel Pitt. Das wäre echt kolossal. In Ordnung. Tun wir's. Aus wie Hugo, das Plastikskelett im Bioraum. Aber er hier ist schicker. Wegen des Edelsteinstirnbands oder wie? Ja, der sieht doch wie ein Prinz aus. Könnte genauso gut eine Prinzessin sein. Stimmt, klar. So klein wie das Skelett ist auf jeden. Die Menschen vor 8000 Jahren waren viel kleiner als wir heute. Das könnte also auch ein Erwachsener sein. Also gewesen sein. Pitt, wir können gehen, denke ich. Das junge Gemüse schafft das hier gut ohne uns. Nichts da, wir bleiben hier. Das hier ist mindestens so wichtig wie das Pteranodon-Skelett damals am Amazonas. Erinnerst du dich? Ach was, das war ein Pterodactylus. Nein, ein Pteranodon. Ein Pterodactylus. Ein Pteranodon. Hallo, ich dachte, wir sind hier die Kinder. Verzeihung. Ja, darum bitte ich auch. Ich habe mich hinweisen lassen. Es hat sich eben nichts geändert. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Also, ihr wisst schon wem. Ich könnte Papi anrufen. Der holt ihn mit ein paar Polizeikollegen ab. Na, bei einem Verhör würde ja wohl nicht viel rauskommen, junge Dame. Ja. Und außerdem habe ich noch eine ganz andere Theorie, was es mit diesem Skelett auf sich haben könnte. Eine ganz eigene Theorie wahrscheinlich mal wieder. Ich habe gehofft, du hättest das abgelegt. Oh, mitnichten. Ich verstehe kein Wort. Kann jemand mal Tacheles reden? Also Klartext? Ich beschäftige mich neben der Archäologie auch noch mit dem weiten Feld der Präastronautik. Was für ein Ding? Sie glauben an Außerirdische? Echt jetzt? Krass. Das ist nicht krass, mein Junge. Das ist eine wissenschaftliche Theorie. Ja, krass. Eine nicht belegte. Mach's kurz, Edgar. Ich sage nur ein Wort. Die Knochen in dem Sarkophag könnten von einem Außerirdischen stammen. Also, das waren jetzt aber mindestens 8 Wörter. 10. Das ist ein Witz, oder? Ich glaube nicht. Kinder, ich denke, es ist jetzt Zeit, runter zum Abendbrot zu gehen. Karl? wann kommen deine Eltern wieder? Die müssten jeden Moment hier sein. Schon? Ich dachte, wir bleiben noch ein bisschen hier oben. Tim. Abendbrot klingt sehr gut. Wir können ja nachher noch mal nach Mumi gucken. Oder nach Aussi. Außer Irdi. Können wir denn dann... Dürfte ich vielleicht auch noch... ich meine... Meine Eltern haben es nicht so gerne, wenn Fremde im Haus sind. Also besonders mein Vater ist da... Naja, also Sie verstehen das bestimmt, Herr Professor. Mein Vater ist ja auch einer, also ein Professor. Mathematik. Gut, dann werde ich morgen früh wieder vorstellig werden. Sagen wir um 8. Um 10. Abgemacht. Also, nochmal, ganz langsam. Die Mumie sollte ein Außerirdischer sein. Das musste sich der seltsame Edgar von Rachenfels doch ausgedacht haben. Aber warum? Um TKKG in die Irre zu führen? Wollte er von irgendetwas ablenken? Ich bin pappsatt. Also... Diese außerirdischen Geschichte. Sorry, Onkel Pitt, aber die halte ich für totalen Quatsch. Ja, ich auch. Mit Soße. Unglaublich, an was die Leute so glauben. Ja. Ich habe mir die Sache ja nicht ausgedacht. Das ist Edgars Theorie. Und der hat noch ganz andere Sachen auf Lager, obwohl ich dachte, für solch faulen Zauber wäre er als ernstzunehmender Wissenschaftler mittlerweile zu alt. Echt? Aber lassen wir das. Ich muss das alles jetzt erstmal dringend verarbeiten. Ich fahre nach Hause und reg mir die 4 Jahreszeiten auf. Das ist alles ganz schön viel an einem Tag. Sie können schon wieder was essen? Also, ich bin pappsatt. Nein, Klößchen. Die 4 Jahreszeiten sind ein Violinkonzert von Vivaldi auf Schallplatte. Keine Pizza. Wird dir nicht gefallen. Ist kein Hip-Hop. Oh. Dann bin ich auch raus. Ihr seid solche Vögel. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Abend. Abend. Lisbeth, Albert. Ah, wie schön, dass ich euch noch sehe. Ich wollte gerade nach Hause zu meinen 4 Jahreszeiten. Och, eine schöne Pizza könnte ich jetzt auch vertragen. Wie war die? Ja, natürlich. Vivaldi, sehr gut. Albert, Albert, du bist und bleibst ein zerstreuter Professor. Wenn Albert Albert, ruht ruht. Wenn Albert ruht, Albert ruht. Ja, ja. Hä, was? Sag das noch mal, Karl. Wenn Albert Albert, ruht ruht. Wenn Albert ruht, Albert ruht. manchmal machst du mir echt Angst. Das haben sich früher mal 2 Mitschüler von Albert ausgedacht. Ja, das war was damals. Leute, bis morgen. 8 Uhr? 8 Uhr. Von mir aus auch 9:30. Boah, nee, lass mal. 8 ist toll, dann kann ich vorher mit Oskar noch eine Runde drehen. Da komm ich mit. Und dass ihr mir da oben nichts anfasst, klar? Klar. Logo. Klaro. Versprochen. Oben? Und was sollen sie da nicht anfassen? Das können euch die Kinder erzählen. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Morgen. Gute Nacht. Also, ich verstehe irgendwie nur... Bahnhof. Und Frau Vierstein waren baff, als TKKG ihnen die Mumie zeigten. Karls Vater erinnerte sich, dass sein Vater, Hieronymus Vierstein, ihm vor vielen Jahren von einer Nacht-und-Nebel-Aktion berichtet hatte, bei der er als junger Mann einen Gegenstand von unermesslichem Wert per Schiff aus Ägypten herausgeschmuggelt hatte. Aber dann hieß es für alle erstmal ab ins Bett, denn es war spät geworden. Leise, Leute. Meine Eltern dürfen nicht mitkriegen, dass wir schon wieder hier oben sind. Dein Vater hat Angst, dass wir was kaputt machen. Was? Haben wir ja schon. Die Mullbinde am Kopf hätten wir gar nicht abwickeln dürfen. Dass Onkel Pitt das überhaupt zugelassen hat. Dein Dad hat ganz schön geguckt, als er die Mumie gesehen hat, Karl. Bei meiner Mutter habe ich gedacht, sie fällt gleich in Ohnmacht. Die kann auch keine Gruselfilme gucken. Och, ich schon. Leuchte mal, Tim. Der Schein von Tims Taschenlampe fiel auf den Sarkophag und den Schädel mit dem Edelsteinstirnband. Richtig unheimlich sah der Kopf jetzt aus. Ich glaube, sie hat gesprochen. Psst, Unsinn. Das war Oskar Klößchen. Du hast schon Gespenster, weil du zu viele Gruselfilme guckst. Nee, so viele sind das gar nicht. Schaut mal, da unten liegt was. Gabi beugte sich über die Kiste, in der der Sarkophag lag. Was ist denn das? Und holte eine vergilbte Zeitungsseite heraus. Vielleicht, damit Mumie was zu lesen hat. Unwahrscheinlich. Dann müsste es ja eine ägyptische Zeitung sein. Das hier ist aber auf Deutsch geschrieben. Zeig mal. 29. Januar 1956. Da war Opa 20. Kairo. In der Nacht zum Sonntag raubten Unbekannte aus dem ägyptischen Museum den Sarkophag mit der Mumie des Prinzen Pentaver, Sohn von Ramses III. Weiter. Wie unser Nahostkorrespondent erfuhr, erhebt das Land Ägypten Anklage gegen Unbekannt. Aber das geht doch gar nicht. Man kann höchstens Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Früher ging das vielleicht. Ramses III. War ein Pharao, Leute. Da kann man schon mal Anklage erheben, wenn dem der Sohn geklaut wird. Interessiert irgendjemanden, wie es weitergeht? Sorry. Nach unbestätigten Informationen liegt auf der Mumie von Prinz Pentaver ein Fluch. Wer die sterblichen Überreste aus ihrer letzten Ruhestätte entfernt, dem droht ewige Verdammnis. Das ist ja ein Ding. Ewige Verdammnis? Aber was heißt das denn dann? Ist das hier etwa dieser Pentaver? Ja, genau. Also ist er das? Und dein Großvater hat ihn geklaut, oder was? Naja, also geklaut. Das wird alles immer schräger. Definitiv. Ewige Verdammnis. Wir sind geliefert, Leute. Was bedeutet das eigentlich genau? Wenn jemand zu etwas verdammt wurde, muss er sein ganzes Leben Buße tun. Karl? Auf Deutsch. Er wird bestraft. Und zwar heftig. Jeden Tag. Okay. Aber werden wir denn auch bestraft? Also, weil wir die Mumie ausgepackt haben? Quatsch. Ich hoffe doch mal nein. Ja, mit Flüchen kenne ich mich nicht so aus. Uiuiui. Seht ihr? Es geht schon los. Das Brett kann auch von selber umgefallen sein. Alles gut. Und wenn nicht? Leute, wir gehen jetzt schlafen und reden morgen früh mit Onkel Pitt über die ganze Sache. Dann mal nichts wie raus hier und ab in die Falle. Beeilung. In dieser Nacht hatte Klößchen einen Traum. Nur mit einem Lendenschurz bekleidet, saß er im Schatten einer Pyramide und aß Schokolade. Ist das lecker. Weil die Sonne hoch am Himmel stand, zerschmolz die Tafel in seinen Fingern. Und er war eifrig bemüht, die Sache schnellstens in den Griff zu bekommen. Da schlich von hinten eine Gestalt an ihn heran und riss ihm die Schokolade aus der Hand. Hey, hör mal, der Schoki. Das war eine ganze sauerlich Spezial. Stehen bleiben. Das ist doch Mundraub. Die Gestalt drehte sich um und Klößchen blickte auf einen gelblichen Totenkopf mit Edelsteinstirnband. Ich, Prinz Pentaver, verfluche dich! Ewige Verdammnis über dich und die Deinen! Ewige Verdammnis! Bitte nicht! Nein! Nein! Gib mir meine Schocke wieder! Klößchen! Wach auf! Klößchen! Scheint ein schrecklicher Albtraum zu sein, wenn seine Schokolade weg ist. Wo bin ich? bei uns zu Hause. Wir haben alle verpennt. Und die Mumie ist weg. Die war gerade in meinem Traum. Hat mir meine Schoki geklaut. Sauerlich spezial. Hallo, aufwachen. Die Mumie ist nicht mehr da. Wie jetzt? Wir haben verschlafen. Es ist schon 8:30. Und als wir eben auf den Dachboden kamen, waren Sarkophag und Mumie über alle Berge. Dann sind die abgehauen. Wer sind die? Na, der Sarg und die Mumie. Nee, der Sarg kann ja gar nicht. Obwohl ich neulich einen Vampirfilm gesehen habe, da ist so ein Typ in einem Sarg eine Schneepiste runtergekachelt. Und nachher, der hat ja dann in dem Sarg... Jemand hat die Mumie geklarhaut. Nee, ne? Haben deine Eltern das nicht mitgekriegt? Offensichtlich nicht, sonst hätten sie uns ja geweckt. Auf dem Küchentisch lag ein Zettel. Papa ist an der Uni und Mama bei einem Arzttermin. Kein Wort von einem Einbruch. Was ist denn eigentlich mit Onkel Pitt? Der wollte doch 8 hier sein. Hat sein Handy nicht an. Dann ist er über seinen 4 Jahreszeiten bestimmt eingeschlafen. Festnetz? Moment. Nur der AB. Onkel Pitt, hier ist Karl. Die Mumie und der Sarkophag sind weg. Gestohlen. Du musst unbedingt herkommen. Bei euch klingelt's unten. Oh. Vielleicht ist das ja Onkel Pitt und er ist im Museum oder so. Ich geh eben ran. Karl Vierstein? Hier spricht Professor von Rachenfels. Ja? Ich wollte mich nur vergewissern, dass die Mumie die Nacht gut überstanden hat. Nicht, dass sie aus dem Fenster geklettert ist und die Nachbarschaft unsicher macht. Wir, sie... Ja? Es ist alles in Ordnung. Der Prinz liegt wohlbehalten in seinem Sarkophag. Der Prinz? Wir haben die Mumie so genannt. Wegen des Stirnbandes mit den Edelsteinen. Genau. Sie verstehen? Verstehe. Bleibt es bei 10 Uhr? 10 Uhr. Ja, fantastisch. Bis dann. Er wollte wissen, ob die Mumie die Nacht gut überstanden hat? Genau. Damit ist er unser Verdächtiger Nummer 1. Einen anderen gibt's ja auch nicht. Deshalb ja eins. Rachenfels meinte außerdem, dass der Prinz vielleicht aus dem Fenster geklettert ist und in der Nachbarschaft rumstreift. Bei mir war er ja auch und hat meine Schoki geklaut. Das war ein Traum, Klößchen. Ich weiß. Trotzdem hast du den Fluch vergessen. Nee, hab ich nicht. Von Rachenfels ist 10 Uhr hier und wir haben keine Mumie. Ist ja zum Glück nicht seine. Aber wie stehen wir denn jetzt da? Du musst nicht immer so viel drauf geben, was die Leute sagen, Karl. Das ist eigentlich total egal, sagt Mami immer. Okay. Die Mumie ist weg, Onkel Pitt ist nicht zu erreichen und in einer guten Stunde steht von Rachenfels hier auf der Matte. Was tun wir also? Und wenn der Professor Mumie geklaut hat? Also, wenn sie nicht abgehauen ist. Aber wie sollte er, also... Ich... Ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat er ja so ein Dietrich-Ding, mit dem man Türen aufschließt, so wie du, Karl. Und damit ist er nachts durch die Tür rein und hat den Sarg abgeholt. An meinen Eltern vorbei? Und einen Helfer müsste er auch gehabt haben. Nee, du, ich glaube, das ist eine kalte Spur. Ja. Und wenn deine Eltern ihm aufgemacht haben? Sie kennen den doch gar nicht. Aber wir haben gestern Abend von ihm erzählt. Wäre zumindest eine Möglichkeit. Und wir haben so tief und fest geschlafen, dass wir nichts davon mitbekommen haben. Und Oskar hat auch nichts bemerkt? Anscheinend nicht. Ja, ist ja gut, Oskar. Wir haben ja auch verpennt. Ja. Leute, ja? Ich habe eine Idee. Es war 9:45, als Professor von Rachenfels mit seinem Wagen aus der Einfahrt rollte. TKKG beobachteten ihn versteckt hinter einem Gebüsch. Der wohnt aber auch nicht schlecht. Hier gibt es 100 pro eine Alarmanlage. Ja. Wie sollen wir da reinkommen, Tim? Wir gehen durch den Garten. Vielleicht ist die Kellertür ja offen. Dann lasst uns nachsehen. Oskar, bei Fuß! Schneller. Die Kellertür war tatsächlich offen. Bingo! Glück muss man haben. Los, rein da! Komm. Eine Alarmanlage gab es anscheinend auch nicht. Freie Bahn also für die Junior-Detektive. Kann mal einer Licht machen? Moment. Da! Oh, ich hätte sonst auch eine Taschenlampe gehabt. Zu spät. Die Kellertür lassen wir mal lieber auf. Man weiß ja nie. Stimmt. Leute, Ich muss die ganze Zeit an den Fluch denken. Und an die ewige Verdammnis. Der doofe Fluch muss erstmal warten. Viel wichtiger ist, ob der Sarkophag hier irgendwo ist. Los, kommt! Ja. Mit Klößchens Taschenlampe bewaffnet, tasteten sich TKKG durch den Keller. Überall stapelten sich Kunstgegenstände. Seht mal. Masken, Waffen, Gemälde, auch Sarkophage. Aber nirgends eine Spur der Pentaver-Mumie. Fehlanzeige. Dann vielleicht oben? Nein, ich hab's befürchtet. Irgendwo muss es eine Treppe geben. Was ist denn jetzt los? Jemand hat die Kellertür zugemacht. Das ging automatisch. Dass das Licht aus ist auch. Shit, dann gibt es doch sowas wie eine Alarmanlage. Oh nein. Da kommt jemand. Ruhig, Leute. Wir sind zu fünft. Den schaffen wir schon. Ach, guten Morgen zusammen. Das ist ja eine Überraschung. Ich hatte mich schon gewundert, dass ich euch eben gar nicht bei Karl zu Hause angetroffen habe. Wir dachten, wir fahren ihn einfach mal entgegen. Ja. Weil ich ja nicht wusste, wo das Viersteinhaus ist, hm? Da war ich gestern schon, mein Junge. Netter Versuch. Nein, aber wir... Unsere Mumie ist gestohlen. Im Sarkophag. Ach, und da dachtet ihr, sie läge jetzt bei mir im Keller. Naja, irgendwie schon. Unsere Eltern wissen, dass wir hier sind. Wenn sie uns einsperren wollen, dann... Dann kommt mein Vater mit seinen Kollegen. Ja, Herr Glöckner ist nämlich bei der Kriminalpolizei. Genau. Warum sollte ich euch einsperren wollen? Dafür gibt's keinen Grund. Die Mumie wird von ihren Göttern nach Hause geholt worden sein. Von ihren Göttern? Ich hatte doch gestern erwähnt, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die für die moderne Wissenschaft unerklärlich sind. Aber ich, Professor Edgar von Rachenfels, ich weiß, dass die Ursprünge allen irdischen Lebens aus dem Weltraum stammen. Und heute ist der Tag gekommen, an dem ich endlich ein Zeichen erhalten habe. Die Außerirdischen sind gekommen und haben ihren verlorenen Sohn abgeholt. Den verlorenen Sohn. Abgeholt. Die Außerirdischen. Ja. Wer als erstes draußen ist? Hey, warte! Seid ihr ja. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Mama, die Mumie ist weg. Gestohlen. Wir glauben, dass Professor von Rachenfels sie hat. Aber er will es nicht zugeben. Er hat irgendwas von Außerirdischen gefasert. Und dass sie Mumie nach Hause geholt haben. Aber die Mumie ist nicht gestohlen. Nicht? Hä? Nein. Pitt hat sie um 8 mit einem Kollegen abgeholt und in die Gerichtsmedizin gebracht. Aber... Das gibt's nicht. Unglaublich. Ihr habt alle tief und fest geschlafen und Pitt wollte euch nicht aufwecken. Ihr hättet eh nicht mit reingedurft. Na, das ist ja... Ein Ding ist das. Gibt's doch nicht. Und was war das jetzt mit den Außerirdischen? Ach, weißt du... Pitt, gut, dass du kommst. Hallo, Lisbeth. Morgen, Kinder. Morgen. Hallo. Das hättest du uns ruhig mal sagen können, dass du die Mumie ohne uns mitnimmst. Aber echt? Wir hätten tragen helfen können. Und uns nicht bei diesem ekligen Professor im Keller rumtreiben müssen. Aber... Bei Edgar? Was wolltet ihr denn bei dem? Wir dachten, dass er die Mumie geklaut hat. Und sind deshalb zu ihm nach Hause gegangen. In seinen Keller. Nein. Doch. Oh. Ich glaub's nicht. Und? Er meinte, Außerirdische hätten Mumie abgeholt und mitgenommen. Nach Hause. Ja, das kommt mir bekannt vor. Edgar ist seit Jahren auf einem komischen Trip. Er glaubt auch, dass 1947 in den USA ein UFO gelandet ist. Das Militär soll es sichergestellt haben. Und einen Außerirdischen haben sie in dem UFO angeblich auch gefunden. So. Das glaubt er? Krass. Klingt nach einer ziemlichen Verschwörungstheorie. Manche Leute glauben ja auch, dass die Erde eine Scheibe ist. Oder dass die erste Mondlandung der Amerikaner gar nicht stattgefunden hat. Ach, hat sie nicht? Wusstest du das nicht? Das wurde alles in einem Fernsehstudio nachgestellt. Echt jetzt? Oha. Alles ziemlicher Mumpitz. Aber manche Leute finden sowas spannend, weil es mysteriös ist. Ist es ja auch. Also mysteriös. Jemand aus unserer Klasse hat neulich erzählt, dass die Welt von Echsenmenschen regiert wird. Wie bitte? Wer? Darf ich leider nicht verraten. Ich musste allerhöchste Geheimhaltung schwören. Ich hab's aber eh nicht geglaubt, so ein Quatsch. Und du glaubst dir ziemlich alles. Ja, ich hab einfach Fantasie. Ja. Verschwörungstheorien sind gefährlich. Viele Menschen glauben, was sie im Internet lesen oder jemand ihnen erzählt. Mhm. Und dann kriegen sie Angst. Weil die meisten dieser Theorien absolut Hanebüchen sind. Stimmt. Aber lassen wir das. Die Experten in der Rechtsmedizin schieben unsere Mumie jedenfalls in diesen Minuten in ihr Röntgengerät. Sie rufen mich an, sobald es ein Ergebnis gibt. Und was machen wir so lange? Ich habe den Sarkophag und die ganzen Inschriften fotografiert. Wir könnten anfangen, die Schrift zu übersetzen. Das kannst du? Ich kann's zumindest versuchen. Cool. Dann fangen wir doch einfach an. Ja. Na dann viel Spaß. Ich habe noch zu tun. Al. Vielleicht war unser Prinz ja Angler. Quatsch. Alles heißt es. Gut, Onkel Pitt. Dauert zwar ganz schön lange, aber ein Wort haben wir schon. Immer langsam mit den jungen Pferden. Schwierig. Nein. Wir haben gestern Abend in der Kiste mit dem Sarkophag einen Zeitungsartikel gefunden. Ach ja? Darin steht, dass der Sarg mit der Mumie von Ramses Sohn Pentaver im Jahr 1956 aus einem Museum in Kairo gestohlen wurde. Papalapap! Prinz Pentavers Mumie wird bis zum heutigen Tage von Wissenschaftlern untersucht. Seine Überreste befinden sich nach wie vor in Ägypten. Okay. Heißt das, der Artikel ist nicht echt? Ja, das heißt es wohl, Klößchen. Oh. Aber wer fälscht denn Zeitungsartikel? Und vor allem warum? Ja. Na bitte! Nur! Nur was? Moment, es geht weiter. Scheibenkleister. Wir wurden gelinkt. Darauf erstmal ein Stück Schokolade. Noch jemand? Oh ja. Ich auch. Ja. Danke. Onkel Pete? Lass ihn mal kurz in Ruhe. Die Schwindel? Und was heißt das alles zusammen? Alles nur Schwindel. Wie jetzt? Alles nur Schwindel. Das steht auf dem Sarkophagdeckel. Ja, aber... Das ist... Ja, Römer? Dr. Siebeling. Die Rechtsmedizin. Eine... was? Kannst du auf Lautsprecher stellen, dass wir mithören können? Ja. Moment mal bitte. Es handelt sich um eine Fälschung. Ihre Mumie ist ein Plastikskelett, Baujahr 1970. Die Mullbinden stammen aus derselben Zeit. Tja, ich würde sagen, da hat ihn jemand einen waschechten Bären aufgebunden. Oh Mann. Der Sarkophag? Deutsches Holz, sagt mein Kollege, auch aus den 1970er Jahren. Ach, und ein Zettel war in dem Skelett versteckt. Moment, liebe Hobby-Archäologen, nun ist mein kleines Rätsel endlich gelöst. Gut gemacht. Ich hatte immer Spaß an Geheimnissen und Abenteuern und vielleicht konnte ich euch ja ein paar aufregende Stunden bereiten. Nichts für ungut und allerbeste Grüße, Hieronymus Vierstein. Dr. Römer, sind Sie noch da? Ja. Ich bin noch da, ja. Sollen wir die Sachen entsorgen? Nein. Wir holen sie ab. Also die Sachen. Gut, wir sind bis 17 Uhr hier. Und Dr. Römer, machen Sie sich keine Vorwürfe, dass Sie nichts bemerkt haben. So was Ähnliches ist mir auch schon passiert. Auf Wiederhören.